WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Und wie immer starten wir mit einer freien Themennacht, einer offenen Runde. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So. Und es geht los mit Steffen. Und Steffen ist 32. Guten Morgen, Steffen. Morgen, Domian. Hi. Hallo, Steffen. Weswegen rufst du an? Ja, ganz einfach. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Das machen viele Leute zurzeit. Ja. Was ist bei dir der Hauptgrund? Genau, also ich hole mal ein bisschen aus. Ich arbeite seit mehreren Jahren im Strafvollzug im Deradikalisierungsbereich und erlebe jetzt im Moment, dass ich habe jetzt ganz aktuell ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgemacht, gemeinsam mit einem großen Träger, und habe dann nach einem Online-Artikel erlebt, wie krass, wie schnell irgendwie 40 Kommentare dazugekommen sind, wie man so ein Heim aufmachen könnte, warum man diese Kinder unterstützt und so weiter. Moment, ja. Du hast ein Heim aufgemacht? Genau, richtig. Für? Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Also für Kinder, unbegleitete Jugendliche. Genau. Kann man einfach so ein Heim aufmachen? Nein, natürlich nicht. Also es ist ein großer Träger, der mich für sich entdeckt hat, oder ich ihn für mich, und wir haben einfach beschlossen, zusammenzuarbeiten. Ah, was für ein Träger ist das? Das ist ein evangelischer Träger aus NRW. Ich möchte das mal, weil ich weiß nicht, wie der das sieht, wenn ich das beruflich mache. Ja, okay. Also alles ganz solide und ordentlich abgesichert. Ja, absolut, und sehr viel Fachwissen dahinter und so weiter. Aber wenn man so ein Heim aufmacht und man hat einen Träger natürlich im Rücken, eine große, große, potente Organisation, wie ist das denn mit der Finanzierung? Wer finanziert dieses eröffnete Heim? Ja, genau, eben dieser Träger aus den Mitteln der Kirche, sag ich jetzt. Genau. Ich dachte, der würde nur das Know-how irgendwie dazu steuern und du hast da null Geld reingesteckt. Richtig, ich privat musste da kein Geld reinstecken, genau. Und bist du jetzt angestellt bei diesem Träger? Richtig, als Leiter, genau. Ah ja. Wie viele Leute hast du da? Also aktuell haben wir eine Clearingstelle aufgemacht am 15.12. letzten Jahres. Da haben wir 6 Jugendliche mit einer Überbelegung. Es gibt immer so einen Notplatz und So klein. Also, 6 Jugendliche nur. Genau. Achso, genau. Ich dachte gerade jetzt, da sitzen irgendwie 500 Leute bei dir. Nein, es ist ja gerade für junge Menschen ganz, ganz wichtig, das eben viel, viel intensiver zu machen. Und nochmal eine Frage zu deinem Hintergrund. Das hast du gerade so schnell gesagt. Was hast du bisher gemacht? Also ich habe selbstständig gearbeitet, habe natürlich eine ganz spezielle Ausbildung dafür gemacht, als einer von wenigen in Deutschland Deradikalisierungstrainer. Das wollte ich gerade sagen, Deradikalisierungstrainer. Genau. Was kann man sich darunter verstehen? Ja, ich versuche es mal ganz einfach zu sagen. Ich habe mit Gewaltstraftätern, Jugendlichen gearbeitet, die extremistisch motivierte Straftaten begangen haben. Also sprich, die entweder rechtsextremistisch motivierte Straftaten begangen haben oder eben auch islamisch fundamentalisiert, sage ich jetzt mal. Was für eine Ausbildung hast du dafür? Ursprünglich habe ich Erzieher gelernt und habe dann eben, wie gesagt, eine 2-jährige ganz spezielle Ausbildung zu diesem Trainer gemacht. Mhm. Genau. So, was erlebst du jetzt in dieser kleinen Anlaufstelle, die du da mit eröffnet und organisiert hast? Also ich mache mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ich gehe mit den Jungs einkaufen und werde angesprochen von irgendwelchen Leuten an der Kasse. Sind das Flüchtlinge und wie können sie nur? Und ganz abwertende Blicke gegenüber diesen Jugendlichen. Und ich denke, das ist sehr besorgniserregend, ja, zumal ich ja weiß, wohin das führen kann, aufgrund meines beruflichen Hintergrunds. Ne? Mhm. Also du machst ja keine Sorgen um die Jugendlichen, dass die vielleicht radikal draufkommen, irgendwann radikalisiert werden. Du machst dir Sorgen um Ja, um die deutsche Gesellschaft und erlebst die Reaktionen darauf. Sind das wirklich durchweg so negative Reaktionen? Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich würde mich schon beschreiben als jemand, der da sehr vorsichtig ist und das differenziert sieht, aber ich habe erst das erlebt mit dieser großen Willkommenskultur, ja, was medial ja auch auf einer großen Welle geschwommen ist. Dann kommt Köln, ja, und auf einmal kippt das Ding in die ganz andere Richtung. Das ist das, wo ich mir echt Sorgen mache, wo auf einmal Menschen, ohne irgendwo anonym zu sein, und dann immer dieses typische, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, und ich bin ja kein Nazi, aber, und dann denke ich mir immer, was soll das? Ja, aber du siehst auch, das ist natürlich unter Asylbewerbern und auch unter Flüchtlingen natürlich auch schwarze Schafe gibt. Ja, ich sehe das so, dass es unter Menschen schwarze Schafe gibt. So. Und da muss man nicht differenzieren, ob das nun Flüchtlinge sind, ob das Menschen mit Migrationshintergrund sind oder Menschen aus Ostdeutschland. Gebe ich dir recht, aber vielleicht liegt es daran, dass man bisher das nicht sagen durfte. Das war nicht politisch korrekt. Und seit Köln darf man das ausdrücken. Das ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ja, aber eben nicht dieses Verallgemeinerte. Also ich gebe mal noch ein kleines Beispiel aus meinem Alltag. Ja. Da sagt mir eine Bekannte, ich hatte einen Unfall und derjenige, der mir die Vorfahrt genommen hat, war ein Flüchtling. Und dann habe ich gesagt, woher weißt du das? Ja, das sah so aus. Mhm. Ja? Erzähl doch mal ein bisschen was von diesen 6 Jugendlichen, die da in deiner Obhut sind. Wie alt sind die? Woher kommen die? Wie also sind die auch drauf? Das ist genau ganz, ganz wichtig. Deswegen will ich auch anrufen, weil ich denke, das wird viel zu wenig öffentlich thematisiert. Das sind Jugendliche aus Syrien, aus Algerien, aus Afghanistan. Und die sind im Alter zwischen 14, manchmal sogar 13 und 18. Und die sind alleine hierher gekommen? Richtig, die sind alleine hierher gekommen. Und jetzt, und das ist die genau richtige Frage, die stellen sich alle, warum kommen junge Männer hier alleine her, richtig? Mhm. So, und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort. Denen wird von den Schleppern erzählt, wenn ihr es nach drüben schafft, nach Europa, dann könnt ihr eure Familien nachholen. Und sie legen ganze Großfamilien Geld zusammen, sparen und schicken eben den aussichtsreichsten Kandidaten los. Da würde ich auch nicht meine Tochter oder meine Frau schicken, sondern eben vielleicht einen 14-, 15-jährigen Sohn. Naja, eigentlich nicht, ne? Man schickt ja kein Kind. Eigentlich. Naja, man muss das immer nochmal, man muss das differenziert sehen. Alle anderen haben eben die Chance nicht und bauen auf dieses Kind, dass der das schafft und dass der dadurch die, ich sag's mal ganz böse, die Eintrittskarte nach Europa sichert. Also im Klartext, alle von die 6 Jungs, die du da hast, die möchten alle, dass ihre Familien nachgeholt genau. werden. Genau, absolut richtig. Nun wird unter anderem Algerien zu einem sicheren Herkunftsland erklärt. Unser Innenminister ist zurzeit unterwegs in Marokko, Algerien, ich glaube Tunesien auch demnächst. Was sagst du dazu? Ja, du sagst das so schön, sicheres Herkunftsland Algerien. Ich nehme mal, um noch ein bisschen zu polarisieren, Afghanistan mit rein und frage mich dann, warum unsere Bundeswehr in Afghanistan ist, wenn es ein sicheres Herkunftsland ist. Ja, im Moment geht es ja um diese Staaten in Nordafrika, dass die Bundesregierung das so entschieden hat. Also du siehst das kritisch, du siehst, das ist kein sicheres Herkunftsland. Na, ich sag dir mal ganz einfach, was passiert mit den Jugendlichen, wenn die dorthin kommen. Das muss man einfach wissen. Es passiert Folgendes, diese Jugendlichen kommen dort an und werden als Verräter ihres Landes gesehen. Ja, auch in Algerien. Du meinst, wenn die wieder zurückkämen? Richtig. Mhm. Und es ist ja auch eine schizophrene Politik, da müssen wir auch mal drüber reden. Wenn jetzt ein Jugendlicher nach Algerien zurückreist oder auch Richtung Syrien, ich sag's nur mal als Beispiel, ja, weil er wieder zurück zu seiner Familie will, dann gilt er in Deutschland als Gefährder. Das darf man auch mal nicht vergessen. Wie gehen denn die Jugendlichen damit um, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Familie zurückholen können, recht gering ist und dass sogar die Gefahr für den einen aus Algerien zumindest besteht, dass er wieder zurück muss? Wie gehen die damit um? Ja, das ist eine Katastrophe für die Jugendlichen. Wir haben jeden Tag, also es ist Fluch und Segen zugleich, Internet in der Einrichtung zu haben. Wir haben jeden Tag Zusammenbrüche von Jugendlichen, wo immer wieder die Angst auftaucht, kann ich da bleiben in Deutschland oder eben nicht. Mhm. Und wir halt gucken müssen, was wir denen auch erzählen. Wir können denen ja auch keine Sicherheit suggerieren, die nicht da ist. Ne? Was machst du den ganzen Tag mit den Jungs? Naja, das Schöne ist, auch das muss man wissen, sie fordern einen, Deutsch zu lernen. Und ich habe ein Spiel entwickelt, ähnlich wie Tabu, in dem man eben Deutsch lernt, solche Sachen, ja. Mhm. Oder Alltag eben, einkaufen mit denen gehen, kochen mit denen, also dass sie eben verselbstständigt, also dass sie schaffen, sich an das Leben auch in Deutschland zu gewöhnen. Sind die willens und motiviert, Deutsch zu lernen? Absolut. Also das ist so faszinierend. Also sie fordern es ein. Ja. Mhm. Nun gibt es ja den die kritische Haltung, dass eben sehr viele junge Männer aus Staaten kommen mit antisemitischem Hintergrund, mit frauenfeindlichem Hintergrund, mit homophoben Hintergrund. Wie gehst du damit um, dass die Jungs eben vielleicht aus ihrer Kultur dieses gewöhnt sind und hier bei uns eben in eine ganz andere Kultur kommen? Also, das hört sich jetzt vielleicht erstmal befremdlich an, aber in meiner Arbeit der Deradikalisierung habe ich damit ja viel zu tun. Mit diesen islamisch fundamentalisierten Jugendlichen, das sind ja genau die Themen. Hm. Und da geht es erstmal darum, annähen, erstmal das so nehmen, wie es ist, nicht gleich gegenzuschießen, weil von der Methode her ist es einfach nicht clever, gleich gegenzuschießen. Wie annehmen? Nicht annehmen und sagen, das ist meine Haltung, sondern annehmen und sagen, okay, du kannst es erstmal so sehen, ist vielleicht nicht meine Haltung, weil wir sind immer ziemlich schnell mit dem Ding, wie kann man nur, da komme ich nicht weiter. Ich möchte ja was verändern im Denken der Jugendlichen, ja. Und das geht aus meiner Sicht am einfachsten und erfolgreichsten, das haben wir auch festgestellt über die Jahre, indem man die Widersprüche aufdeckt, ja. Und da gibt es durchaus ganz viele Widersprüche, ja. Ich habe da so ein schönes Beispiel für das Bild der Frau, ja. Mhm. Aber ich will eigentlich nicht damit warten, Jahre abwarten, bis die Jungs kapieren, dass die Frauen gleichberechtigt sind und dass homosexuelle Liebe hier auch genauso akzeptiert ist wie heterosexuelle Liebe. Das dauert keine Jahre. Nee, weil du gerade sagst, das dauert Jahre. Nein, dann haben wir uns missverstanden. Das dauert keine Jahre. Mhm. Also ich mach mal so ein Beispiel, ja, also das Bild der Frau, da sagen wir, malt mal das Idealbild der Frau, also malt mal ein Bild und schreibt Eigenschaften und Ideale eurer Idealfrau dazu. Mhm. Und dann sind das natürlich junge Männer, die erstmal ein sehr, ich sag jetzt mal, böses sexistisches Bild haben von Frauen. Mhm. Und dann frage ich, und da muss man natürlich schon ein bisschen Beziehung zu denen haben, dann frage ich, ob sie das bei ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrer Tochter oder Oma genauso sehen. Mhm. Sehr gut. Ja, und dann merken sie erstmal, dass es eigentlich ziemlich quer ist. Und dann frage ich, welche Mutter, Tochter, Schwester oder Oma oder Tante sie meinen. Die von dem, der daneben sitzt, der natürlich auch sagt, wie meine. Und dann sage ich, ihr müsst wissen, alle Frauen sind Mütter, Töchter, Tanten. Mhm. Ja, wie auch immer. So. Dann merken sie die Widersprüche. Du bist ein gutes Beispiel dafür, weil jetzt, indem du das uns mal so ein klein bisschen erzählt hast, der uns das klar macht, wie wichtig diese Integrationsarbeit ist am Menschen, ganz dicht am Menschen ran und vor allen Dingen an den Jugendlichen ran. Und wie mühsam das ist und wie viele Menschen wir, so wie dich, wahrscheinlich noch viel, viel, viel, viel mehr brauchen, damit das alles gut gelingt. Ja, also was mir nur nochmal wichtig ist, vielen Dank dafür, aber was mir nochmal wichtig ist, das funktioniert nur, dieser kleine Anteil, den ich bringe, der funktioniert eben nur, wenn gesamtgesellschaftlich auch eine Öffnung stattfindet, ja, und nicht immer diese Schwarz-Weiß-Polarisierung. Und das war mir wichtig und deswegen bin ich dir super, super dankbar und deiner Redaktion, dass wir das mal thematisieren konnten. Ja, und deswegen bin ich froh, dass du angerufen hast und im Rahmen unserer kleinen Sendung Tief in der Nacht das geäußert hast, aber alles, auch das Kleine, ist wichtig und kann eine Multiplizierung darstellen. Ich danke dir sehr, sehr für den Anruf, Steffen, und weiterhin alles Gute und viel Erfolg für deine wichtige und gute Arbeit. Danke, ich dir auch und lieben Gruß an die Redaktion und alles Gute für dich weiterhin. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Gerne. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 5050, freie Themennacht heute. Hier ist Björn. Björn ist 41. Guten Morgen, Björn. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Björn. Weswegen hast du angerufen? Also ich habe angerufen, weil sich meine Ex-Freundin gestern von mir getrennt hat, obwohl sie mich liebt. Also wir lieben uns beide. Meine Ex-Freundin ist seit einigen Jahren in einer komplizierten Situation, sage ich mal. Sie hat lebt jetzt seit 4 Jahren von ihrem Ex-Freund getrennt, davon auch die meiste Zeit als glücklicher Single, sage ich mal. Moment, wie lange wart ihr zusammen? Wir sind circa 6 Monate zusammen, circa ein halbes Jahr. 6 Monate? Nicht so sehr lange. Und insgesamt ist sie 4 Jahre von ihrem Ex-Freund getrennt? Ja, genau, sie ist 4 Jahre von ihrem Ex-Freund getrennt. Ja, okay. Sie haben gemeinsames Kind. Die beiden? Ja, die beiden haben gemeinsames Kind, eine Tochter, die ist 8. Mhm. Und er ist gewalttätig und ziemlich unberechenbar, kümmert sich aber super um das Kind. Mhm. Hat das Kind auch sehr oft und das Kind liebt auch ihren Papa und so weiter. Und er lässt aber keinen neuen Mann in ihrem Leben zu. Mhm. Weder ein Kumpel, noch Besuch zu Hause, noch sonst irgendwas. Obwohl die getrennt sind? Obwohl die getrennt sind. Er versucht das zu beobachten, lässt das auch durch Freunde beobachten. Und wenn jemand da zu Hause ist, dann kann das passieren, dass er vor der Tür auflauert, die verprügelt oder die später verprügeln lässt oder wie auch immer und Druck auf sie ausübt. Hast du etwas erlebt, dass er dich auch verprügeln wollte? Mich persönlich nicht, nein, er kennt mich nicht. Mhm. Sie hat ihm mal vor einem Jahr wohl erzählt, dass sie einen Freund hat, aber von mir weiß er nichts. Mhm. Das hat sie gemacht, um ihn auch zu testen und da hat er gesagt, mir ist das scheißegal, was du machst. Aber sobald ich mitbekomme, dass jemand zu meiner Tochter Kontakt hat oder sie den auch nur sieht, dann bringe ich den um. Mhm. Und das heißt, in diesen 4 Jahren hatte die außer dir jetzt keine Nein, konnte sie nicht. Gott, was für ein Stress, was für ein Horror. In welchem Horror die Frau lebt. Ja, sie sagt, sie wollte auch nicht. Sie war also glücklich so. Mhm. Auch überzeugt, also nicht als Ausrede benutzt irgendwie, dass sie glücklich war, sondern sie war tatsächlich glücklich und froh, dass sie mal für sich alleine sein konnte, weil die Beziehung vorher wohl auch schon sehr, sehr anstrengend gewesen ist. Also, dass sie ihn zumindest schon mal los ist. Genau, sie hat sich, sie hat ihn noch geliebt und hat sich, während sie ihn sehr geliebt hat, sich noch von ihm getrennt, weil es einfach in der Beziehung nicht mehr weiterging. Also er hat ziemlich viel missgebaut. Gab es auch Gewalt zwischen den beiden? Also hat er Gewalt der Frau angetan? Gewalt nicht, aber psychische Gewalt wohl, ne? Also sind einige Dinge wohl passiert, aber nie geschlagen. Ja. Und die Trennung ist dann ausgegangen von deiner Freundin? Ex-Freundin, ja, und genau. Meine Ex-Freundin hat sich von ihm getrennt und hat auch selbst sehr lange damit zu knapsen gehabt, habt ihr gesagt. Wie hat er das denn dann aufgenommen? In der Regel sind solche Männer doch dann extrem provoziert, wenn die Frauen sich... Katastrophal. Wann soll eine Katastrophe gewesen sein? Mhm. Also er hat sich wohl sehr gewehrt gegen die Trennung, ne? So, jetzt hat sie sich von dir getrennt. Mit welcher Begründung? Jetzt hat sie sich von mir getrennt. Erstmal, sie hat mir einen sehr langen Brief geschrieben. Der für mich im Prinzip alles Mögliche ausgesagt hat. Also es ist sowieso immer ein bisschen schwierig gewesen zwischen uns beiden, weil wir ca. 100 Kilometer voneinander entfernt wohnen. 200 Kilometer? Also 100, 100. 100. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Wir haben uns auf einer auf dem Festival haben wir uns kennengelernt. Also, okay. Mhm. Und sind seitdem wir uns da kennengelernt haben, haben wir auch jeden Tag miteinander geschrieben, telefoniert. Das war anfangs nur freundschaftlich. Okay, aber so oft gesehen habt ihr euch dann nicht aufgrund der Entfernung? Wir haben uns nicht so oft gesehen und das ist auch genau das Problem, was wir haben. Unsere Beziehung besteht im Prinzip hauptsächlich daraus, dass man sich einfach nur vermisst und sich nicht ständig sehen kann. Wir sind beruflich auch beide sehr eingespannt. Mhm. Und ich habe auch aus meiner ehemaligen Beziehung noch einen kleinen Sohn, um den ich mich sehr, sehr viel kümmere. Also den habe ich fast einen halben Monat bei mir. Okay, viele Verpflichtungen beiden Seiten. Jetzt sag mir Ihre Begründung, warum sie gehen will. Ihre Begründung, warum sie gehen will, ist einfach, dass sie sagt, wir haben keine gemeinsamen Ziele, die wir miteinander uns gegenseitig erfüllen können. Sie lebt in einem Käfig wegen ihres Ex-Freundes, der sie massiv beeinträchtigen würde, übers Kind natürlich. Also sie beeinträchtigen wäre nicht ihr Problem, sie würde dagegen angehen. Sie ist auch eine starke Frau, das weiß ich auch, das würde sie auch. Mhm. Aber sie macht sich einfach Sorgen um die kleine Tochter, die ist erst 8. Was würde er denn tun mit dem Kind, wenn sie mit dir weiter zusammen wäre? Oder das war auch meine Frage gestern. Also er würde versuchen, ihr das Kind wegzunehmen. Also jetzt nicht im wahren Sinne, sondern einfach nur kindisch. Er würde sich kindisch benehmen und zu ihr zum Beispiel sagen, ich bringe Emma jetzt nicht nach Hause, Emma bleibt heute bei mir und die kriegst du jetzt auch erstmal nicht wieder. Ach so. Oder würde auch das Kind negativ mir gegenüber beeinflussen. Und es gäbe dann vielleicht einen juristischen Kleinkrieg zwischen ihr und... Nee, juristisch wäre nicht ihr Problem. Sie will ja, also das Kind liebt ihren Papa. Sie will ja ihnen das Kind auch nicht entziehen. Mhm. Er kümmert sich super um die Tochter. Mhm. Und er liebt seine Tochter auch über alles. Und die Tochter liebt ihn auch über alles. Und die sollen ja auch Kontakt haben. Das ist ja auch richtig so. Das heißt, eigentlich liebt ihr beide euch, aber aufgrund dieser Dramatik, in der sie lebt, ja. sagt sie, ich kann dich nicht zum Freund haben, weil wir kein Glück finden werden. Richtig. Sie hat mir einen Brief geschrieben, der hat mich richtig umgehauen. Da habe ich richtig, ich habe auch irgendwie ein bisschen Mitleid. Gut, sie sagt zwar, vorher ging es ihr auch gut und sie weiß, wenn sie über unsere Beziehungskrise jetzt hinweg ist, Krise sage ich jetzt, wenn sie über uns... Ich habe da Mitleid und Zorn. Mitleid mit der Frau, die kann ja jetzt nicht die nächsten 14 Jahre, bis das Kind erwachsen ist oder 12 Jahre, ein einsames Leben führen und Zorn, dass da so ein Kerl ist, so ein brachialer Kerl, der das alles, das Leben der Frau zerstört. So sehe ich das auch, ja. Unglaublich. So sehe ich das auch. Ich bin auch irgendwie sprachlos. Also ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Und sie liebt dich. Du glaubst schon, sagt sie, dass sie dich liebt? Sie hat gesagt, dass sie mich liebt, und sie hat auch gesagt, ich wäre der Mann, den sie haben wollte. Sie hat mir einen langen Brief geschrieben, da stehen viele Dinge drin. Mhm. Da steht jetzt nicht in einem Satz drin, ich liebe dich, aber da steht, dass sie so jemanden wie mich noch nie kennengelernt hat. Also umso schlimmer für dich, sowas zu lesen und trotzdem zu sagen, ich will dich nicht, ich kann nicht also mit dir zusammen. Also ich bin wirklich über den Brief, den sie mir geschrieben hat, und dass sie sich so gut ausgedrückt hat, weil das kann sie ansonsten nicht, weil sie ein bisschen Probleme manchmal hat, über ihre Gefühle so eindeutig zu sprechen. Aber in dem Brief steht im Prinzip alles drin, und auch unter anderem, dass sie in diesem Käfig eben hockt. Wir haben auch noch andere Probleme aufgrund der Entfernung natürlich, aber das sind Probleme, die man lösen kann, sage ich jetzt wie, mal. Ne? Wie hast du denn jetzt, also hat sie das definitiv so ausgedrückt, dass sie es wirklich nicht weiter will? Nicht weiter kann. Weil nicht weiter die Beziehung, kann. Die Beziehung okay. tut einfach weh, mhm. und mir tut sie ja auch weh. Ne? Also mhm. die Beziehung tut nicht gut, weil man ständig den anderen einfach nur vermisst. Mhm. Wie hast du denn da jetzt drauf reagiert? Ich habe gestern zwei, drei Stunden mit ihr gesprochen darüber und habe versucht natürlich das Gleiche rauszufinden, wie du jetzt auch, und gefragt, was mit der Tochter passieren würde, weil das ist für mich eigentlich der größte Haken. Ich möchte auch nicht, dass irgendwas über ein Kind ausgetragen wird, also um Gottes Willen. Und ich habe mich natürlich nachher gebeugt und habe gesagt, okay, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass du sagst, wir gehen jetzt diesen harten Weg und diesen Schritt und gucken dann, wie er reagiert. Und arbeiten dann Punkt für Punkt, versuchen wir möglichst natürlich abzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Zumal man könnte es doch auch noch eine Weile erstmal so quasi geheim weiterlaufen lassen. Ja, wir haben es jetzt ein halbes Jahr, wie gesagt, gemacht, und jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass man sich so doll vermisst. Ich kann sie ja nicht mehr besuchen zu Hause. Mhm. Weil du glaubst, dass die Wohnung beobachtet wird, oder? Nein, weil die Tochter mich nicht sehen darf. Die Tochter darf mich nicht sehen, weil sie sonst zu Papa sagen würde, Papa fragt sie aus und sagt, war jemand bei Mama? Und dann sagt sie, ja, Björn war schon wieder da. Oder Björn war da. Und dann sagt er, Björn ist böse, er geht zu dem nicht hin und dies und das. Und dann würde er auch sofort herkommen, vielleicht die Tür eintreten, sonst irgendwas machen. Also er ist wirklich ein gewalttätiger Psychopath auch, ne? Klingt wirklich ganz tragisch, das Ganze. Ja. Letztendlich, Björn, bist du da in einer ganz blöden Rolle. Du kannst da gar nicht viel machen. Das musst du ihr überlassen, zu entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen will, einen Kontakt mit dir zu haben und mit all den Gefahren, die damit verbunden sind, oder ob sie es nicht will. Wenn sie es wirklich nicht will, ist das eine ganz traurige, tragische Geschichte, wo du daneben stehst und musst sagen, ja, okay, da muss ich es hinnehmen. Mhm. Da gibt es keine schlaue Lösung. Wenn Sie da wollte ich nur mal von jemandem hören, der auch vielleicht, ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen soll. Mhm. Ich kenne deine Sendung, weil meine Ex-Freundin die jeden Abend hört. Also die wird auch diese Sendung sicherlich hören. Mhm. Ich meine, ich hatte auch ein bisschen Angst, irgendwie anzurufen und das zu sagen, weil ich nicht wusste, wie sie darauf reagiert. Was ich schon sehr, ich sag's mal, was ich sehr traurig finde, ist, wenn da zwei Menschen sich gefunden haben, die sich offensichtlich lieben, und wir reden nicht von irgendeiner Schwärmerei, sondern die sich wirklich lieben. So etwas wirft man nicht leichtfertig weg. Ich kann aber sie auch wiederum verstehen, wenn sie sich schützend vor ihr Kind stellt und Angst um ihr Kind hat. Genau. Vielleicht solltet ihr doch noch eingehender miteinander reden. Die Zeit läuft euch ja nicht weg. Ihr könnt telefonieren, ihr könnt das noch beraten. Vielleicht ist das auch noch nicht das endgültige Ende. Ja, aber was sollen wir denn machen, wenn es für dieses Problem keine Lösung gibt? Das ist eigentlich die einzige Lösung, wenn ich sie besuchen könnte, wäre das für uns die einzige Lösung, dass wir uns sehen können. Ja. Nee, die Lösung muss sie herbeiführen. Die kannst du nicht herbeiführen. Sie müsste irgendwann sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und ich riskiere das. Aber da kann man niemanden zu drängen. Das geht nicht. Schlimm, sehr, sehr schlimm. Wenn deine Freundin heute zugehört hat, obwohl ich jetzt nicht mit ihr gesprochen habe, biete ich deiner Freundin an, dass sie sich mal mit, natürlich komplett vertraulich, mit einem meiner Psychologen unterhält. Das heißt, du kannst uns mailen, Bezug nehmen auf das Gespräch, und das biete ich euch sehr gerne an. Vielleicht kann man da noch irgendwie eine Idee entwickeln. Sie ist schon ziemlich abgeklärt, sag ich mal, und auch schlau, und sie kennt das Problem ja schon lange. Für mich ist das jetzt natürlich alles neu. Mhm. Insgesamt mit ihm, ich kann das natürlich durchaus nachvollziehen, was sie mir erklärt hat, weil sie das auch gut erklären kann. Dann, ich habe immer gesagt, es gibt kein Problem, wofür es keine Lösung gibt, aber jetzt bin ich echt auch einmal mit 41 Jahren da angekommen, dass ich sage, mir fällt keine Lösung ein, außer ich war eben genauso weit wie das, was du auch gerade gesagt hast, dass eigentlich nur wieder die Entscheidung herbeiführen kann. Dennoch, Björn, möchte ich, also wenn wir es so nicht machen, möchte ich, ja, habe ich ein besseres Gefühl, wenn dich zumindest meine Psychologe nochmal anruft, die heute hier arbeitet. Vielleicht hat sie noch irgendeine andere Idee. Wenn sie eine Idee hat, gerne. Wer weiß, vielleicht, lass uns alles ausprobieren. Dann bitte ich dich aufzulegen, Björn. Und die Heike, so heißt unsere Psychologin heute Nacht, Heike ruft dich zurück. Und ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es vielleicht doch irgendwie einen Weg gibt. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel Glück, euch beiden. Das ist nett, dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ich leg auf, ja. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Erika. Erika ist 63. Guten Morgen, Erika. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Erika. Wir haben schon mal miteinander telefoniert, und zwar vor 4 Jahren. Das ist schon eine Weile her. Ja, und zwar habe ich da die Mitteilung bekommen, dass meine Tochter an Chorea Huntington erkrankt ist. Ja. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, und da wusste ich gar nicht Bescheid. Und da haben mir dann die Zuschauer sehr viele Mails und Adressen zugeschickt, sodass ich mich da mit dieser Krankheit etwas befassen konnte. Das freut mich zu hören. Und heute ist ja der 29. Februar. Ja. Das ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Und mir liegt es die ganze Zeit schon am Herzen, mich bei den Zuschauern, die mir damals so zahlreich geschrieben haben, mich zu bedanken. Das aber wirklich sehr nett. Es hat mir wirklich weitergeholfen. Wie geht es denn deiner Tochter? Ja, ich habe meine Tochter und mein Enkel dann versorgt. Und vor 3 Jahren habe ich dann die Kraft nicht mehr gehabt. Und dann ist meine Tochter in ein Pflegeheim gekommen, in eine beschützende Abteilung. Vielleicht sagst du noch mal ganz in einfachen Sätzen, was das für eine Erkrankung ist. Chorea Huntington ist die Nummer 1 von den seltenen Erbkrankheiten. Das zeigt sich, dass das Gehirn sich selber aufrisst, die Leute Bewegungsstörungen haben und dann auch bipolar. Es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Bei dem einen ist mehr die Bewegungsstörung, beim anderen ist mehr die Seele betroffen und man kann nur die Symptome behandeln. Nicht aber die Ursache der Erkrankung. Bitte? Nicht die Ursache der Erkrankung. Nein, weil da gibt es keine Medikamente, weil da haben die Firmen ja kein Interesse daran zu forschen, weil diese Medikamente brauchen ja nur wenig Leute. Genau. Und dann ist halt kein Gewinn damit zu machen. Nun sind 4 Jahre bei einer solch schweren Erkrankung eine sehr lange Zeit. Wie ist denn der Zustand heute bei deiner Tochter? Verschlimmert. Erkennt sie dich noch? Unterschiedlich. Wie alt ist sie inzwischen? Jetzt ist sie 39 Jahre alt. 39 erst. Das heißt, sie meine erkennt Tochter dich nicht immer. Bitte? Sie erkennt dich nicht immer, wenn du kommst. Nein. Meine Tochter war mit 23 Jahren ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau, hochintelligent und halt immer erschüsselt. Das waren halt damals schon die Bewegungsstörungen, wo wir das ja gar nicht wussten, dass das eine Krankheit ist. Weil wo sie geboren wurde, hat es geheißen gesund und Einzelschülerle durch die Schule gelaufen. Dann geheiratet, gearbeitet, hat sich Vorsorgeuntersuchungen machen lassen, was er selber gezahlt hat, ob dann Down-Syndrom und weil über 30 und das erste Kind und alles in Ordnung. Und in der Schwangerschaft war es dann schon sehr auffällig, aber haben wir halt gedacht, mehr Schwangerschaftsdepression. Studiert über 30, das erste Kind und naja, die Kleine war dann noch nicht 1 Jahr alt, da war dann meine Tochter im Krankenhaus. Und da haben wir dann diese Diagnose bekommen. Jetzt hast du dich gerade bedankt. Jetzt wissen wir jetzt gleich 6 Jahre diese Diagnose. Ja. Jetzt hast du dich gerade bedankt bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Ja. Was konkret haben die Zuschauer und Zuhörer dir helfen können? Wie konkret haben sie dir helfen können? Die haben mir Verweise gegeben, dass es da verschiedene Filme gibt. Und von Selbsthilfegruppen. Ah ja. Und im Schwarzwald ist eine Spezialklinik und so habe ich mich dann durchgeboxt, dass ich da was über diese Krankheit lerne und bin jetzt auch in einer Selbsthilfegruppe für Huntington-Erkrankte. Also an dieser Stelle großes Dankeschön an die Zuschauer und Zuhörer. Zuschauer, ja. Vielen, vielen Dank und für deinen Aufruf und die Weiterleitung an meine Adresse dann. Das haben wir sehr gerne getan, Erika. Ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast und dich gemeldet hast. Das freut mich sehr. Es tut mir natürlich sehr leid, dass der Zustand sich verschlimmert hat. Das allerdings war ja abzusehen, vermutlich. Ja. Und wir wünschen deiner Tochter, was kann man deiner Tochter wünschen? Du weißt es am besten. Am besten wünscht mir, dass das Engele diese Krankheit nicht hat. Ah. Weil meine Tochter ist, sagen wir mal, der Zug abgefahren. Man muss die Dinge akzeptieren, die man nicht ändern kann. Noch kann man das nicht rausbekommen, ob das Kind das hat. In Deutschland gibt es ein Gengesetz, da hat man ein Recht auf Nichtwissen, wenn Krankheiten unheilbar sind. Erst wenn die Kleine 18 ist und es wissen will, dann kann sie einen Gentest machen lassen. Kann man sagen, wie lange deine Tochter noch leben wird? Im Durchschnitt ist so 45 Jahre das Alter bei guter Pflege. Und sie ist ja sehr guter Pflege. Ja. Dann wünschen wir von Herzen, liebe Erika, das Beste für deine Tochter, das Beste, was immer das auch sein mag, aber das Beste wünschen wir ihr. Ja. Dass sie kein Leid, dass sie wenig Leid hat. Und wir wünschen natürlich, dass die Kleine diese Erkrankung nicht hat. Ja, das wäre das Hauptproblem. Das danke für deinen erleichtern. Anruf. Ja, danke für deinen Anruf, Erika. Ja, und ich danke den Zuschauern nochmals, ja? Das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.32 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema sagen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema ungewöhnliche Paare. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eben in einer ungewöhnlichen Partnerschaft sind. Also zum Beispiel extreme Altersunterschiede, behindert, nicht behindert, heterosexuell, heteromann und Drag Queen, Herr und Sklave, Sugar Daddy oder Sugar Baby, hässlich, schön, ganz dick, ganz dünn oder was auch immer. Es gibt ja die verschiedensten Gegensätze und vielleicht seid ihr ein ganz ungewöhnliches Paar, wo alle Leute so sagen, Mensch, die beiden passen zusammen, das ist aber komisch. Aber ihr sagt, ja, das ist unser Leben und wir sind sehr glücklich miteinander. Erzählt uns von eurer Liebe. Darauf bin ich sehr gespannt. Ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer, unter domian@wdr.de oder ihr ruft am Mittwoch vor der Sendung an oder während der Sendung. Ungewöhnliche Paare in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Es geht weiter mit Ulla. Ulla ist 40. Guten Morgen, Ulla. Hallo, Domian. Hallo, Ulla. Ich habe gerade die Anmoderation für morgen gesehen. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ungewöhnliche Paare, das waren wir auch. Ja. Mein Mann war querschnittgelähmt. Und ich bin halt Fußgängerin. Und wir haben uns oft darüber amüsiert, wenn wir den Kinderwagen geschoben haben, was die Leute wohl denken mögen. Ich bin, oh Gott, die Arme. Ich bin gerade etwas irritiert und finde es etwas kurios, wie du sagst, ich bin Fußgängerin. Du sagst nicht, er ist behindert und ich bin nicht behindert. Du sagst, er war Rollstuhlfahrer und ich bin Fußgängerin. Genau, Punkt. Das ist interessant, ja. Wie habt ihr den Kinderwagen geschoben? Er links, ich rechts. Ja. Also, das war halt so. Hatte er denn einen Rollstuhl, den er selbst noch betätigen muss? Oder ein Elektro? Ja, ein Aktivrolli. Ein Aktiv. Er hat mit der linken Hand seinen Rolli geschoben und mit der rechten Hand eben den Kinderwagen. Und ich mit der linken Hand den Kinderwagen geschoben und bin eben daneben gegangen. Ah, verstehe. Und dann haben wir in der Stadt oft drüber gelacht, dass Leute bewusst hin und weg gucken. Oh Gott, die Arme. Der behinderte Mann und jetzt noch ein Baby. Wie macht ihr das denn wohl? Wie alt warst du da? Das war dieses Jahr. Ach, das war dieses Jahr. Ja. Mein Mann ist am 2. Februar gestorben. An was ist er gestorben? Am plötzlichen Herztod, sagt man. Wie alt ist er geworden? 49. Und ihr habt ein kleines Kind? 3 Monate alten Säugling. Knapp 4 Monate alt. Ist er in deiner Anwesenheit gestorben? Der ist morgens neben mir nicht mehr wach geworden. Ach, das heißt, du wolltest ihn irgendwann wecken und dann ist er... Nein, ich bin wach geworden, also quasi heute, vor 4 Wochen, dienstags vor 4 Wochen, um 8:45, weil unsere Motte gekräht hat und mein Mann war tot. Wie hast du das, man erwartet das ja nun überhaupt gar nicht. Wie hast du das realisiert, dass er tot war? Ich bin Krankenschwester. Ich habe leider schon viele Tote gesehen. Und ich habe leider auch genau gesehen, dass da nichts mehr zu reanimieren war. Er ist im Schlaf gestorben? Ja. Gott, was hast du, obwohl du Krankenschwester bist und du das kennst, aber das ist ja nun dein Privatleben jetzt gewesen. Was hast du getan? Ich kann dir jetzt genau sagen, wie sich Schock anfühlt. Ich habe das Baby aus dem Bett geholt, hier im Wohnzimmer in die Wippe gelegt, bin wieder ins Schlafzimmer. Ich wusste, dass nichts mehr zu reanimieren ist, das sieht man. Hab den Notruf gewählt, hab immer gehofft, ich habe mich vertan. Woran hast du das gesehen, dass man nicht mehr reanimieren kann? Das siehst du im Gesicht und an den Augen. Du siehst das. In der Farbe auch oder in der... Ja, an allem. Und dann bin ich achten durchs Wohnzimmer gelaufen und hab Fläschchenwasser gekocht und hab funktioniert. Und ich funktioniere bis heute. So, und das führt mich halt zum Grund meines Anrufes. Mein Mann hatte damals einen Wegeunfall. Einen Wegeunfall? Und war über die, ja, war über die Berufsgenossenschaft rentenversichert. Was heißt Wegeunfall? Über die gesetzliche Unfall. Der hatte auf dem Weg zum Arbeitgeber seinen Motorradunfall und hat halt eine Rente bezogen. Was ich wusste, war, dass mein Mann verbrannt und von mir nach Scheveningen gebracht werden möchte, damit ich ihn da in die Nordsee verstreue. Das hattet ihr mal besprochen? Ja, genau. Für den Fall, einfach so. Das wollten wir beide gegenseitig. Ja, ja. Und das war in dem Moment das Einzige, wonach ich mich richten konnte. Ne, dann kommt ein Bestatter, der fragt die Fragebogenliste von A bis Z ab. Wie soll die Traueranzeige aussehen? Entschuldigung, kann ich heute nicht darauf antworten. So, aber das Einzige, was ich halt wusste, war, mein Mann möchte verbrannt werden. So, und dienstags ist er verstorben und donnerstags hat die Berufsgenossenschaft sich dann bei mir gemeldet und wollte eine Obduktion, weil es gibt eventuell hinterbliebenen Ansprüche, wenn der Tod einer primären Unfallfolge zuzuordnen ist. Ah ja. Ne, es gibt halt Diagnosen, die haben die damals mal anerkannt. So, und damit habe ich angefangen, weil zu obduzieren war halt nichts mehr. Bitte? Du hast angefangen? Damit habe ich angefangen, mich mit dem Fall meines Mannes, also mit der Patientenakte, zu befassen. Inzwischen haben wir 4 Arzthaftungsprozesse ausgelöst. Warum? Es fängt damit an, dass mein Mann eine spastische Lähmung der Beine hatte. Also die Beine zucken halt dann so. Dagegen gibt es Medikamente. Und mein Mann hatte 1996 von dem Klinikum, wo er rehabilitiert worden ist, die genau seinen Fall kannten, die auch wussten, dass er in der Unfallfolge eine eingeschränkte Lungenfunktion hatte. Um 25%. Ein Medikament bekommen. Ich habe mich da vorher nie mit befasst und lese im Beipackzettel, dann dürfen Sie es nicht einnehmen, wenn Sie eine eingeschränkte Lungenfunktion haben. Das heißt, der hat über 20 Jahre, viermal täglich, dieses Medikament sorgfältig geschluckt. So kann man sagen, jetzt im ersten Moment, dass es eine Folge dieses Medikamentes vielleicht war, dass er verstorben ist. Ich gehe davon aus. Ist er inzwischen obduziert worden? Nein. Er war ja eingeäschert. Es wird ein Sachverständigengutachten geben. Aber du hast ihn noch nicht so schnell einäschern lassen. Doch. Am Dienstag ist er gestorben und am Donnerstag, sagtest du, kam die Meldung der Berufsgenossenschaft. Ja, das Ding ist, der Bestatter nimmt den mit und bringt ihn sofort ins Krematorium. Ja, nicht immer. Aber ich kenne es auch ganz anders. In unserem Fall schon. In einem Fall, ja gut, das kann vielleicht sein, ja. Ach, das heißt, da ist eine wichtige Chance jetzt vertan, genau, quasi. Ja, oder auch nicht. Weil dieses Sachverständigengutachten wird unglaublich komplex werden. Wie gesagt, es gibt vier Behandlungsfehler. Aber es wäre einfacher, wenn man ihn hätte obduzieren können. Ich glaube gar nicht, dass es einfacher wäre. Ich glaube, dass unsere Chance gestiegen ist durch das Sachverständigengutachten, weil die hätten wahrscheinlich nur gesehen, Herzinfarkt. Mhm. Warum der aber einen Herzinfarkt hatte mit 49? Mhm. Jetzt wird für mich immer klarer, wenn ich diesen Fall von hinten aufrolle. Es geht, wir sagen es nochmal, es geht um eine hinterbliebenen Rente für dich und für das Kind. Inzwischen geht es um Arzthaftungsrecht. Was bedeutet das? Es geht darum, dass einfach Ärzte ihren Job nicht gemacht haben. Welche Konsequenz hätte das dann für dich? Was könntest du mit einem Schmerzensgeld rechnen? Unterhaltsansprüche. Ah ja, verstehe. Jetzt hast du deinen Partner verloren, was ja eine große Katastrophe ist. Ihr habt ein so kleines Kind und bist sofort involviert in diesen ganzen juristischen Kram, den du mir gerade erzählt hast, in diese komplizierten Dinge. Domian, eins sage ich dir. Das gibt mir die Kraft zum Leben. Ja, ich verstehe. Im Moment kannst du gar nicht in so ein Trauerloch absinken, weil du agieren musst. Oder? Ich habe zwischendurch Dinge erlebt. Also hier sind Sachen passiert. Und ich wusste vorher gar nicht, dass ich rechtsschutzversichert bin. Mhm. Und was ja schon mal sehr gut ist. Jetzt hast du Beistand. Genau. Und ich hatte meinen Mann dringend gebeten, zeig mir irgendwas. Gib mir irgendwas, das mir die Kraft gibt, dir weiterzumachen. Mhm. Und an dem Tag... Hast du so in den Himmel gesagt quasi? Ja. Mhm. Nee, nicht in den Himmel, zu ihm. Der ist hier bei mir, das spüre ich. Mhm. Und an dem Tag, an dem das letzte Beweisstück herauskam, dass auch der vierte Behandler Scheiße gebaut hat, kam der Rechtsschutzbrief an. Mhm. Und den habe ich aufgemacht und habe gesehen, klar habe ich da bestimmt irgendwann mal für unterschrieben, ich bin mitversichert. Mhm. Und das nehme ich aber auch als klaren Arbeitsauftrag. Ja, das ist ein Signal. Ja. Gestatte mir noch etwas zu fragen. Weil das Ding läuft erst ab 11.04. an. Ah ja. Gestatte mir noch etwas zu fragen. Du sagtest vorhin, ihr hättet das mal so vereinbart, wir wollen verbrannt werden und dann möchten wir in Scheveningen ins Meer gestreut werden. In Form einer Seebestattung oder? Ja, genau. Achso, also nicht, dass du persönlich die Urne ins Meer streust, das nicht. Doch, dass ich persönlich die Urne ins Meer schmeiße. Aber im Rahmen einer Seebestattung. Ja. Du fährst nicht alleine mit einem Bötchen raus und machst das. Ich fahre mit Freunden da raus. Achso, doch. Das ist aber halb illegal dann, oder? Nein. Darf man das? Ist egal. Das darf man doch. Ah ja. Ich habe am Freitag. Da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ich werde meinen Ring machen lassen, mit so ein bisschen Asche. Mhm. Und am Freitag habe ich ein Fläschchen mit Asche bekommen, zur freien Verfügung. Mhm. Von dem Bestatter? Damit hatte ich vorher nicht gerechnet. Ein Fläschchen mit Asche? Ja. Keine Urne? Die Urne steht hinter mir in der Vitrine. Die steht bei dir zu Hause in der Vitrine? Hier zu Hause. Und trotzdem hast aber du noch ein Fläschchen? Zusätzlich ein Fläschchen mit der Nummer 20413. Also Robby ist die Leiche 20413. Mhm. So, das heißt, du machst dich jetzt auf den Und Weg? Und ich war darauf nicht vorbereitet. Und ich habe bis dahin tapfer die Fassung gewahrt und vorher noch nie beim Autofahren geheult. Und dann hatte ich dieses Fläschchen mit der Asche. Und dann musste ich erstmal rechts rausfahren, weil so hätte ich nicht mehr Auto fahren können. Mhm. Und diese Asche habe ich jetzt in der Handtasche. Wie groß ist das Fläschchen? Ja, vielleicht 4,5 Zentimeter. 4,5 Zentimeter, also ganz klein? Ja. Warum? Schmuckbeutel drum. Warum hat man dir separat noch Asche in das Fläschchen gegeben? Ja, ich habe keine Ahnung. Um diesen Ring herstellen zu können? Nein, der Ring war vorher schon bestellt. Dafür hatten die eh schon was abgenommen. Und diese Asche mit deinem Mann, die steht bei dir in der Wohnung jetzt? Ja, hinter mir, in der Vitrine. Was ist das für ein Gefühl, wenn du diese... Vorher hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor der Trauerfeier, die Urne dann nach hier zu nehmen. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich schön. Mhm. Also die Trauerfeier hat schon stattgefunden? Ja. Mhm. Und wann fährst du jetzt mit der Urne nach Holland? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr im Juni. Ach, nächstes Jahr erst? Warum? Ich habe 3 Jahre Zeit. Und? Also, das kann ich dir sagen. Wir wollten eigentlich am 18. Juni diesen Jahres fahren. Mhm. Da ist aber in Scheveningen Hafenfest. Mhm. Ne? Beim Hafenfest gibt es keine Urnenbestattungen. Gut, aber du könntest ja ein paar Wochen später fahren oder ein paar Wochen früher. Nee, wir waren entweder im Juni oder im Juli dort. Ach so, du möchtest so fahren, wie ihr gefahren seid. Genau. Und das macht dir dann auch nichts aus, solange dann die Urne bei dir zu Hause stehen zu haben? Für mich ist das schön, weil ich einfach denke, es gibt jetzt diesen blöden Spruch, wenn ein Jahr mal rum ist, wird alles irgendwie besser und leichter. Mhm. Keine Ahnung. Mein Ulla, mein tiefes Mitgefühl, mein Beileid. Ja. Ich ahne, was du zu tragen hast im Moment. Du hast das kleine Kind, du hast den Schock deines Lebens erlebt. Ich habe einfach so Angst vor morgen früh. Dienstag, 8.51 Uhr, habe ich den Notruf gewählt. Verstehe. Und letzte Woche, Dienstag, saß ich in der Küche und mein Mann hat Radio geliebt. Mhm. Ich habe Radio vorher gehasst. Mhm. Und dann sagte unser Schalllokalfunk, Martin und Sarah, der neue Morgen. Dienstag, wir haben jetzt 8.41 Uhr. Und ich habe bewusst nicht auf die Uhr geguckt. Mhm. Und ich wollte es nicht wissen. Und ich habe Angst vor morgen früh. Mhm. Ulla, ich mache folgenden Vorschlag. Ich sehe gerade auf meine Uhr, dass wir jetzt schon sehr lange sprechen. Ja, und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir beide reden oder dass man mit dir redet. Über diese Angst vor morgen früh möchte ich gerne, dass jetzt meine Psychologin mit dir spricht. Da habt ihr auch nicht so einen engen Zeitrahmen. Wollen wir das so machen? Sehr gerne. Ja, sie ruft dich gleich an. Die Heike, sehr nette Frau, mit der kannst du in Ruhe dann sprechen. Ich wünsche dir für alles viel Glück, jetzt auch für diese ganzen juristischen Sachen. Und ich wünsche dir vor allen Dingen die Kraft, auch wenn sich das alles beruhigt hat, diesen Aktivitäten, dass du mit deiner Trauer klarkommst und dass du sie bewältigen wirst können. Aber du hast ja auch das Glück da liegen. Du hast ja dein kleines Kind. Das ist ja ein großes Glück und ein großer Trost, glaube ich. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich nicht von einem schönen Hochhaus gesprungen bin. Das ahne ich, Ulla. Liebe Ulla, legst bitte auf und Heiko ruft dich an. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. So, und um 1.48 Uhr ist Michael hier und Michael ist 50. Guten Morgen, Michael. Hallo Domian, grüße dich. Hallo Michael. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Wir reden, also erstmal muss ich sagen, ich bin so nah am Wasser gebaut, die Geschichte hat mir jetzt ein bisschen mitgenommen. Wir reden darüber, da komme ich mir jetzt vor wie so ein kleines Würstchen mit, weiß ich nicht. Doch, leg mal los, das ist jetzt dein Thema. Ja. Hier ist passiert mein Thema, alles nebeneinander. Mein Thema ist Beruf und Berufung. Ich bin gelernter Koch, gelernter Informatikkaufmann, habe ein abgebrochenes Studium, Mathematikstudium und bin relativ gut ausgebildet, bin aber nach 15 Monaten Arbeitslosigkeit bei der Kraftfahrerei gelandet. Also ich arbeite jetzt als Kraftfahrer seit einem Jahr. Du bist jetzt auch im Auto, ne? Ich höre es irgendwie. Ja, richtig. Ich stehe auf dem Rasthof. Sehr gut, ja. Ja. Und habe festgestellt, das macht richtig Spaß. Es macht richtig viel Spaß. Ja, ist doch super. Ja. Das heißt, wie weit fährst du genau? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Nah- und Fernverkehr, meistens sind das Sonderfahrten, Also das Fernverkehr, also das weiteste war jetzt Norwegen, Schweden, England, naja, Italien. Das ist schon ganz gut. So. Wie viele Tonnen fährst du? Ich fahre keine großen LKWs, da fehlt mir der Führerschein für den Zweier. Ich habe den alten Dreier, ich darf bis 7,5 fahren. Ja, ja. Plus Anhänger bis zu 12 Tonnen. Und dann gibt es noch so eine spezielle Kombination mit 18 Tonnen, die dürfte ich auch noch fahren. Nun sagen ja viele LKW-Fahrer, dass der Beruf immer stressiger wird, weil der Druck größer wird, der Chef sitzt einem im Nacken. Wie empfindest du das? Ich empfinde das gar nicht so. Kann ich so nicht. Also der Chef sitzt im Nacken. Ich hatte selber früher eine Kurierfirma. Also ich weiß, wie die Chefseite aussieht. Für mich ist es immer so eine besondere Herausforderung, auch geistig, ja. Taktisches Fahren, das heißt also, wann setze ich meine Pausen ein, wann fahre ich weiter. Mhm. Und es so hat viel mit geistiger Arbeit auch zu tun. Ja, und so der, ich meine, das empfinden wir ja alle, die öfter Auto fahren, dass auch irgendwie so der Stress auf der Straße, die Unruhe und die Aggressivität größer wird. Das macht ja auch nicht viel aus. Das merkt man. Ich sehe das vor allem, ich sehe den Unterschied im Ausland, in Schweden, generell in Skandinavien, da sind die sehr entspannt. Sehr entspannt, ja. Ja, absolut. Mhm. Und hier sind die tatsächlich aggressiver, nur es ist eine Sache, man muss das mit sich selber ausmachen, man muss selber entspannt bleiben, ja. Muss sich selber da ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Man fährt ja da nur mit kutschiert dann mit 80 dahin, das geht ja. Ab und zu wird man mal geschnitten. Weil einer seine Ausfahrt verpasst hat oder fast verpasst hat. Damit muss man aber rechnen. Das ist wie beim Motorradfahren. Du musst einfach mit den Fehlern der anderen rechnen. Dann lässt sich auch sehr entspannt fahren. Du bist ja jetzt dann auch viel unterwegs, vor allen Dingen, wenn du so weite Touren machst. Wie sieht das familiär aus? Hast du eine Familie? Hast du eine Frau? Einen Freund? Ich habe eine Freundin. Ist natürlich schwierig. Ja. Mhm. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht ewig machen. Ich werde mich wahrscheinlich parallel dazu nach einem anderen Job immer noch umschauen. Du bist, aber ganz locker. Du bist ja wirklich ein Job-Hopper, ne? Kann man sagen. Ach, würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe schon mal 8 Jahre in einer Firma ausgehalten. Ah ja, das ist schon ziemlich lang. Ja, genau. Also, aber fast Mathematiker, Koch, LKW-Fahrer, das ist schon große Gegensätze. Ja, aber es hat alles Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe nichts gemacht, was keinen Spaß gemacht hat. Und gelingt es dir denn dann immer wieder in so ganz für dich artfremde Jobs hineinzukommen, ohne, ich meine, du bist 50 Jahre, wir wissen alle, wie schwierig es ist, mit 50 in dem Alter noch wieder irgendwo einzusteigen. Wie war das bei dir? Es war, also zum einen, zu den verschiedenen oder immer wieder neu einarbeiten, das ist immer fantastisch, diese Herausforderungen, also das mag ich sehr. Mhm. Dann zum anderen, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich war davor 15 Monate arbeitslos und ich war schon so weit, ich wollte mir schon die Haare abschneiden. Ich bin Langhaarträger, bis zum Steißbein. Oh. Und war schon so weit, mir die abzuschneiden, weil ich dachte, es liegt vielleicht daran. Also ich habe auch 3 Jahre als Redakteur bei einer Motorradzeitschrift gearbeitet. Also ich weiß durchaus, mich hier richtig auszudrücken. Hab an diesem Bewerbungsschreiben gefeilt, bis zum geht nicht mehr. Ich hatte kein einziges Vorstellungsgespräch. Es waren bestimmt 70, 80 Bewerbungen in der Zeit. Also es ist gar nicht zum Gespräch gekommen, nur Ablehnungen. Genau. Absage, das ist ja frustrierend. Ja, war schrecklich. Aber dann hat es doch geklappt. Ich habe mich auch nie als Kraftfahrer beworben, das habe ich dann am Schluss gemacht, war als dann Hartz IV drohte. Mhm. Da hatte ich dann eine Anzeige in der Zeitung gelesen und dort angerufen und dann, die wollten gar keinen anschreiben, sondern nur einen Lebenslauf und ich sollte gleich vorbeikommen. In der Branche wird ja ständig gesucht. Ja, und dann habe ich da angefangen. Ja, super. Wo erreichen wir dich oder von wo aus erreichst du uns? Wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade, ich habe es glaube ich schon wieder vergessen, aber es muss irgendwo, ich glaube, Detmold, glaube ich. An der A2 auf jeden Fall. Gut, du musst auf ja im Sauerland. Im 1Live-Sektor sein, sonst erreichst du uns, erreichst das Radio dich nicht. Wohin geht es heute noch, Michael? Nur nach Hause ins Sauerland, das Auto abstellen und dann nach Hause. Ah, sehr ich gut. War in der Nähe von Magdeburg, war ich, habe dort was hingebracht. Ah ja. Und die Freundin ist auch noch im Moment bei Stimmung, wegen der vielen Fahrereien. Ja, es ist zum einen die Zeit, die wenige Zeit, die wir verbringen können. Zum anderen macht sie sich auch immer sehr viel Sorgen, wenn ich unterwegs bin. Ja, das ist selbstverständlich. Ja. Kann man auch gut verstehen. Ja. Michael, dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt und schöne Freitage, wenn du jetzt Freitage haben solltest. Und ja, habe ich jetzt tatsächlich. Und ja, solange du Lkw-Fahrer bist, komm gesund immer wieder nach Hause. Und wer weiß, wo das Leben dich noch hinspült und hinweht. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch noch eine schöne Sendung. Dankeschön, danke. Tschüss, ciao. Jo, tschüss. Hier ist Ute. Ute ist 38. Guten Morgen, Ute. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Ute, weswegen rufst du an? Ich war heute und gestern in Bonn in der Beethovenhalle auf einem Blueskonzert von Joe Bonamassa. Das ist, der ist in dem Genre schon sehr groß und ich kannte den bis vor 3 Jahren nicht. Vor 3 Jahren ist mein Vater gestorben und es gab vorher halt eine lange Pflegezeit und lange Krankheit und wir standen uns sehr nah und das war ziemlich schlimm für mich. Und Musik war schon immer so das, was mich so runtergeholt hat, immer in meinem Leben. Und ich sage immer, es heilt meine Seele. Also ich bin auch sehr weit gefächert und in der Zeit nach dem Tod war das halt gar nichts. Und ich habe halt irgendwie so immer auf so einen Zusammenbruch gewartet, weil das war für mich wirklich sehr erschütternd, aber das kam halt nicht. Und in der Nacht vor der Beerdigung konnte ich nicht schlafen, habe irgendwann dann Fernsehen angemacht und dann lief auf Dreisat von ihm ein Konzertmitschnitt. Das war halt, als er angefangen hat, Gitarre zu spielen, da habe ich so angefangen zu weinen, das erste Mal. Und es war halt, das ist halt alles total aus mir herausgebrochen. Also bin ich dann direkt online gegangen und habe dann halt mal geguckt, wer er ist. Und Du kanntest ihn vorher nicht? Gar nicht, überhaupt nicht. Ja, ich kenne ihn auch nicht, insofern. Also in Amerika ist er sehr bekannt und im Bluesrock, also es sind halt auch, es ist eigentlich so noch eine Generation über mir, so 10, 15, 20 Jahre ungefähr sind die Leute noch älter, die auf die Konzerte gehen. Wie gesagt, ich kannte ihn halt gar nicht und habe mir dann halt angeguckt, was er schon so alles gemacht hat. Und er ist halt mit 7 hat er angefangen und mit 12 Jahren ist er irgendwie mit B.B. King auf Tour gegangen, weil er für Fender irgendwie eine Werbetour gemacht hat, weil er so als Wunderkind halt auf der Gitarre galt und Also steht diese Musik und dieser Künstler schon jetzt im sehr engen Zusammenhang mit dem Tod deines Vaters und mit der Trauer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war wirklich so, wie gesagt, Musik hat schon immer mein Leben echt bereichert. Ich kann mir das ohne gar nicht vorstellen. Ich singe halt selber, also privat nicht, also ich will da nichts mit öffentlich machen. Es ist einfach so, Musik ist halt immer das, wenn ich einen schlechten Tag habe, nach Hause komme und dann Musik höre, das ist immer das, was mich runterholt. Und das war halt so, dass wie viel hast du für den Eintritt bezahlt? Am Sonntag habe ich erste Reihe gehabt. Das waren 169 Euro für die Karte. Das ist natürlich fett. Ich habe auch noch nie so viel bezahlt. Also ich war schon auf vielen Konzerten. Ich gehe sehr gerne auf Konzerte. Depeche Mode, Bon Jovi. Ich habe schon ganz große Hallen, alles auch ganz große Stadien miterlebt. Aber bei ihm ist es halt immer so, dass es halt sehr, also es ein sehr kleiner Rahmen ist, also nicht so wie die Köln Arena zum Beispiel, sondern es ist wirklich eher so 1000 bis 2000 Leute, die Hallen sind. Mhm. Und ich, das Gute ist halt, wenn man wirklich vorne im Mittelblock, also vorne vor der Bühne sitzt, dann in den letzten Liedern stehen Leute halt wirklich auf und gehen wirklich direkt an die Bühne und es ist halt, der stand auch heute 2 Meter vor mir, das ist dann halt und, so sehr. Und was hast du heute bezahlt? Heute 90 Euro, das war die zweite Kategorie. Das ist natürlich eine fette Summe. Interessant, dass du sagst, ich habe oft schon mit Trauernden gesprochen oder mit Leuten, die gerade einen Menschen verloren haben. Ja. Und die haben mir erzählt, obwohl sie eigentlich auch große Musikliebhaber sind, dass sie in der ganz akuten Trauer, also unmittelbar nach einem Tod, keine Musik ertragen konnten. Ja, auch nicht das war die bei mir auch so. Auch nicht die ernsteste, keine klassische Musik, gar nichts. Mhm. Aber da ist ja natürlich jeder Mensch anders. Bei dir hat die Musik dir die Seele geöffnet quasi. Ja, das, wie gesagt, aber das war auch erst halt so, das war ja ungefähr eine Woche. Also ich habe wirklich eine Woche eigentlich nur im Stillen gesessen und ich habe versucht, Musik mir anzumachen. Wie gesagt, ich habe auch von über Klassik bis Techno, Hip-Hop, alles ist dabei so. Aber das hat mich halt gar nichts erreicht und das war halt für mich auch sehr irritierend, dass Musik mich nicht irgendwie erreicht hat. Und das war halt, wie gesagt, als ich das gehört habe von ihm, das war halt wirklich, das ist so aus mir rausgebrochen und das ist halt... Aber das ist doch schon eine gute Sache. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich liebe Ute. Zwar schon die, ja. Die Sendung ist vorbei. Aber du hast alles es uns erzählt, das freut mich sehr. Ja. Und auch schön, dass du so ein tolles Erlebnis in Bonn gehabt hast. Ja. Danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen auch wieder Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer kostenfrei anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.